Haidt nennt noch andere Beispiele für seinen Sentimentalismus, also die These, dass die Moral immer von den Emotionen abhängt. So hat sein Kollege Scott Murphy buchstäblich den Advokaten des Teufels gespielt und Versuchspersonen gefragt, ob sie ihm für $2 ihre Seele verkaufen. Nur 23% waren dazu bereit. Was überrascht. Selbst wenn wir eine unsterbliche Seele besäßen, wäre sie sicherlich unveräußerlich und vermutlich nicht an amerikanisches Vertragsrecht gebunden. Offenbar waren viele Probanden dennoch von einer unausgesprochenen Angst beeinflusst, ihre Seele zu verlieren. Nachdem Murphy mit ihnen diskutiert und sie von der Nicht-Existenz einer immateriellen Seele überzeugt hatte, ließen sich allerdings weitere 17% umstimmen. Haidt und Murphy folgern daraus, dass hier die Ängste stärker als die Vernunft sind, der Reiter also machtlos auf dem Rücken des Elefanten sitzt. Tatsächlich zeigt das Ergebnis aber das Gegenteil. Es ist möglich, mit vernünftigen Überlegungen seine irrationalen Abwehrreaktionen zu überstimmen. Dass weniger als die Hälfte der Versuchspersonen dazu in der Lage waren, spricht nicht für Haidts Theorie der machtlosen Vernunft, sondern vielmehr gegen diese abergläubischen Probanden. Haidt hat mit seinen Tabufragen wie »Dürfen unfruchtbare erwachsene Geschwister einvernehmlichen Sex haben?« seine Versuchspersonen zwar in eine moralische Sprachlosigkeit versetzt, doch etwa 20% revidierten nach gründlichem Überlegen ihre erste ablehnende Reaktion. Diesen Einfluss von Überlegungen auf Emotionen legen auch andere Studien nahe. Personen, die gründlich nachdenken, reagieren auf die Inzestfrage ohnehin deutlich seltener mit Ablehnung. Gibt man Probanden mehr Zeit für die Antwort, tendieren sie ebenfalls stärker zu Urteilen, die auf moralischen Prinzipien und nicht auf der intuitiven Ekelreaktion beruhen. Diese beiden Experimente deuten darauf hin, dass wir unsere emotionsbasierten Urteile aktiv berichtigen können, was inzwischen auch andere Untersuchungen nahelegen.